aber Becky wird darüber sprechen, denkt Danny, und sobald sie es Cynthia Babson erzählt, verbreitet es sich wie ein Lauffeuer. »Wir würden gerne einen Blick auf Ihr Mobiltelefon werfen«, sagt Davis. »Reine Routineangelegenheit. Ist das in Ordnung?« Sie sieht ihm direkt in die Augen und lächelt. »Ein kurzer Blick auf die Orte, wo Sie sich aufgehalten haben, könnte den Verdacht gegen Sie beseitigen, spart uns Zeit und Ihnen Probleme.« »Ah, schlechte Idee«, sagt Ball zu Danny. »Ich glaube, für Ihr Telefon brauchen die einen speziellen Beschluss, sonst hätten sie es Ihnen bereits abgenommen.« Davis ignoriert ihn und sagt mit ihrem schönsten Vertrau-mir-Lächeln, »Natürlich müssten Sie es für uns entsperren. Apple ist sehr empfindlich, was die Privatsphäre angeht.« Gelbert hat sich zur Gebäcktheke zurückgezogen und gibt sich damit zufrieden, dass der freundliche Teil des Duos die Sache vorantreibt, zumindest vorläufig. Während er sich Kaffee einschenkt, sagt er, »Es würde viel dazu beitragen, Vertrauen zu schaffen, Danny.« »Sie vertrauen mir doch nicht das geringste bisschen«, sagt Danny um ein Haar, behält es jedoch für sich. Er braucht keinen Eddie Ball, sympathisch, aber eindeutig überfordert, der ihm erklärt, er solle möglichst wenig sagen. Feindselige Kommentare nutzen nichts, egal wie gern er sie absondern würde. Er kann die Wahrheit sagen, das wird ihn nicht in Schwierigkeiten bringen. Anders verhält es sich womöglich mit dem Versuch, die Wahrheit zu erklären. Danny zieht sein Handy aus der Tasche und betrachtet es. Es ist bereits 10.23 Uhr. Wie doch die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, denkt er und steckt das Gerät wieder weg. »Ich werde damit warten, bis wir sehen, wie es hier weiterläuft.« »Eigentlich brauchen wir gar keinen Beschluss dazu«, sagt Gelbert. Mit seinem Kaffee in der Hand hat er sich zu dem Poster mit O.J. und dessen Anwalt gesellt. »Das ist ziemlich sicher geschwindelt«, sagt Ball, »aber ich könnte einen Kollegen anrufen, um mich zu vergewissern. Soll ich, Inspektor?« »Danny wird bestimmt die richtige Entscheidung treffen«, sagt Davis. »Die scharfäugige Frau, die mit Gelbert zur Wilder High kam, ist verschwunden. Die Frau da ist jünger und hübscher. Sie verströmt das Gefühl, auf Dannys Seite zu stehen. Wenigstens versucht sie das«, denkt Danny. »Ihr Pickup ist nicht mit einem Unfalldatenspeicher ausgestattet«, sagt sie. »Wissen Sie, was das ist?« Danny nickt. »Das verdammte Ding hat nicht mal eine Rückfahrkamera. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, muss man sich tatsächlich umdrehen und hinten rausschauen.« Sie nickt. »Deshalb müssen Sie uns helfen, was Ihre Ausflüge in den letzten paar Wochen angeht. In Ordnung?« »Viel war da nicht. In der Woche nach Ferienbeginn habe ich meinen Bruder in Boulder besucht, aber da bin ich hingeflogen.« »Das wäre das Wochenende vom...« Gelbert konsultiert sein Handy. »Vom 3. und 4. Juni.« »Glaub schon. Er arbeitet beim King Supers am Table Mesa Drive.« Eigentlich würde er gern mehr erzählen, weil er sehr stolz auf Stevie ist, aber er lässt es bleiben. Ernsthaft, mit großen Augen und weiterhin lächelnd, sagt Ella Davis, »Versuchen wir bitte exakt zu sein, Danny. Das ist wichtig.« »Meinen Sie etwa, ich weiß das nicht?« würde er eigentlich gern sagen. »Schließlich spielen Sie hier mit meinem Leben.« »Ich bin am Freitagnachmittag hingeflogen, mit United, bin am Sonntag zurückgekommen. Mein Flug nach Great Bend war verspätet, weshalb ich erst nach Mitternacht wieder zu Hause war. Daher war es eigentlich Montagmorgen, als ich in meinem Bett lag.« »Danke, das werden wir überprüfen. Weitere Reisen?« Danny überlegt. »An irgendeinem Sonntag bin ich nach Wichita gefahren, um meine Ex zu besuchen. Das war vor dem Traum.« Gelbert schnaubt. Ball blickt auf sein Handy. »Könnte das am 11. Juni gewesen sein?« Wieder denkt Danny nach. »Ja, höchstwahrscheinlich. Sonst war ich immer hier. Bin zur Schule gefahren und wieder nach Hause, zum Einkaufen. Hab ein paar Mal DJ von der Schule abgeholt.« »DJ?« fragt Davis. »Darla Jean, die Tochter von meiner Freundin Becky, ein Liebeskind.« Er erliegt der Versuchung hinzuzufügen, »Dank Ihnen beiden werde ich Sie wohl für eine ganze Weile nicht mehr zu sehen bekommen.« Davis übergeht das. Nur der Klarheit halber, am 11. Juni sind Sie nach Wichita gefahren, um Ihre Ex-Frau Marjorie Coughlin zu besuchen?